Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Hier ist das Club Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute zu Gast bei uns Paul Harris und James Herr, aka Harris und Herr. Sie verfolgen mit ihrer Musik das Ziel, Spaß und Freude auf den Dancefloor zu bringen. Das klingt nach einem interessanten und schönen Projekt. Mache ich gerne mit. Spielen wir euch on air. Freut euch auf schöne 80s Disco-Vibes gemischt mit neuen elektronischen Samples. P-Tong, David Guetta, Fatboy Slim, Purple Disco Machine, G-Magician und so weiter. Sind schon alle Fan von den Zweien. Also wird eine geile Sache. Und wir starten rein mit Maxim Lani, Cyclone im Extended Mix. Das ist neue Mucke aus Belgien. Hört ihr schon im Hintergrund. Als nächstes geht's für den DJ nach Ibiza und dann wieder zurück in seine Heimat Antwerpen. Aber jetzt erstmal bei uns auf dem Sender. Das Clubding mit Florian für euch in the Mix. schon mal ein bisschen psychedelisch, oder? Maxim Lani, Cyclone im Clubding. Und jetzt für euch, wir bleiben in diesem Modus, Dimensional, Fuscarini, who else? Am Freitag bei Fluxo erschienen, das ist diese Nummer, die ihr da gerade hört. Und um mich jetzt schon mal ein bisschen die Spannung vorwegzunehmen, Augen zu wäre der richtige Modus. Besser nicht, wenn ihr gerade im Auto sitzt und am Steuer vielleicht sitzt oder so. Kopfkino an. Dieser Track geleitet euch durch einen exklusiven Darkroom, vielleicht Berghain, vielleicht KitKat, Silhouetten von Körpern, Reflexionen von poliertem Latex und ab und zu mal ein paar rote Lichtstrahlen, die durch den Raum flackern. Wow, jetzt für euch. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Thank you. funktioniert auf dem Dancefloor. Das funktioniert auf dem Kopfhörer. Das funktioniert in der Karre, wenn man es entsprechend laut einstellt. Cooles Ding, oder? Anna Moore, Hang in There. Macht Mucke, die so für jede Gelegenheit geeignet ist. Der letzte Track auf der Airgood EP und ein Serious Ear Twister mit Cosmic Vibes für euch. El Mundo und Zazoo habe ich mit Speed of Sound, ist schon seit über 2 Jahrzehnten im Geschäft. Also El Mundo, nicht der Titel Speed of Sound. Ist dann irgendwann mal nach Berlin. Warum auch nicht? Da gehen ja so ein paar Leute hin. Und ist dann auf Zazoo getroffen. Die beiden haben dann schon ein paar großartige Tracks veröffentlicht gehabt und teilen auch so ein paar Gemeinsamkeiten. Diese EP, die ihr jetzt hört, ist am 6. Mai auf Kindisch erschienen. Und danach gibt's Effekt und Tarambana für euch. We'll be right back. Ding. Club Ding. Oh. Die heißesten elektronischen Tracks. Rambana im V6 Remix. Syncofat remixed ist zurück, diesmal in Zusammenarbeit mit Hello Demo, um Künstlerinnen auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, einen Remix von niemand geringerem als Label Big Karuna Fact, wie er sich selber betitelt, und seinen Track Rambana zu produzieren. Herausgekommen sind 5 brillante Remixe. Wir haben diesen genommen. Die waren alle gut. EP ist am Freitag erschienen. Jetzt haben wir für euch noch, wenn es denn kommt, nein, es kommt nicht, Moment, jetzt, da ist es. Irgendwas war kaputt hier. Felix Raphael, Fabian Sprung, Laura Zimmermann mit Close, Neues bei Wyan. Fabian Sprung und Violinistin Laura Zimmermann. Schöne Hausballade jetzt für euch im Clubding. der Violine war geil, oder? Nicht schlecht. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Gleich mit Moderat Neon Reds. Das Berliner Trio Moderat hat ein neues Album. 6 Jahre sind seit dem letzten Album vergangen. Am Freitag ist es bei Monkey Town Records erschienen, heißt More Data. Und das ist so ein bisschen Pop mit sphärischen Melodien, geiler Gesang und schöne Sounds. Und der Titel More Data geht so ein bisschen um die Isolation während der Corona-Pandemie und diese ganzen Informationen, die da auf uns alle reinprasseln. Vorher noch Secret Factory, The Bull, was für ein Dancefloor-Gebrömmel mit Kel. Und das ist Rio Reasons, Debüt-Release für Rio auf Ritter Butzke Records. Ding. Club Ding. Club Ding. Club Ding. Clubding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Come.

you want me. You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me.